Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, Freitagnacht, wir melden uns zur Stelle. Mein Stuhl steht gar nicht gerade, aber das haben wir jetzt hier geregelt. Ja, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talkradio, Freitagnacht. Gerne könnt ihr anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über was. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und schon geht es los mit der ersten Anruferin. Die Anruferin heißt Elodie. Hallo? Hallo. Hallo, Elodie. Na, es wird ein bisschen anders ausgesprochen. Elodie. Elodie. Das ist ein französischer Name. Ah, entschuldige. Elodie. Kein Problem. 24. Ja, genau. Über was reden wir? Ja. Was ist dein Thema? Ja, ich rufe an, weil ich in einer offenen Beziehung lebe. Ja. Und ich aus meinem Freundeskreis sehr großes Interesse, aber gleichzeitig auch, naja, sagen wir mal, eine gewisse Scheu und Angst, was auszuprobieren, mitbekommen habe. Und ich dachte, vielleicht ist es ein kleines positives Beispiel für andere Leute, sich zu trauen. Moment, du hast aus deinem Freundeskreis? Verstehe ich nicht. Was hast ja, du so für aus, aus meinem Freundeskreis gibt es sehr viele Leute, die es sehr interessant finden ja. und es gerne ausprobieren würden, aber eigentlich niemand hat den Mut, selber das so weit zu gehen. Ach so, verstehe. Kurz zu dir, offene Beziehung, das heißt, wie lange bist du mit diesen Menschen schon näher in Kontakt? Also wir sind seit ja seit circa einem halben Jahr mittlerweile zusammen, aber es läuft schon seit einem Jahr zusammen. Und war das von Anfang an eine offene Beziehung? Ja, ja. Was, von Anfang an offen. Was heißt offene Beziehung? Ja, also mittlerweile sind wir fest zusammen, wir wohnen aber nicht in der gleichen Stadt. Ihr seid fest zusammen, aber wohnt nicht in der gleichen Stadt? Ja, genau. Ja, aber okay. Wir haben beide die Freiheit, tun und zu lassen mit anderen Menschen, was wir wollen. Und hin und wieder machen wir das auch gemeinsam. Auch sexuell? Ja, genau. Und darum geht es hauptsächlich wahrscheinlich? Ja, natürlich. Ich meine, in anderen Dingen ist man natürlich immer frei, zu tun und zu lassen, was man möchte. Ja. Warum hast du dich oder warum habt ihr euch auf dieses Modell geeinigt? Ah, es hat sich irgendwie so von Anfang an so ergeben, dadurch, dass wir die ersten paar Monate sowieso ist nur so mit, sagen wir mal, nennen wir es mal Dating, sich angefangen hat und sich dann eben immer mehr Richtung Beziehung entwickelt hat und wir aber beide diese Freiheit nicht aufgeben wollten, weil wir es beide aus früheren Beziehungen kannten, dass es nicht gut funktioniert und dass es häufig zu starker Eifersucht trotzdem führt oder zu verschiedenen anderen Dingen, die dann ja. schief laufen oder dass dann doch irgendjemand fremd geht im Endeffekt. Ja, okay, aber die Eifersucht kann doch jetzt nun besonders aufflammen, wenn der eine mit dem anderen und die andere mit dem einen was macht. Ja, ich weiß nicht. Also für mich ist es so, dass ich keinerlei Eifersucht verspüre. Mhm. Vielleicht gerade, weil ich weiß, dass es andere gibt und ich aber mir keine Sorgen machen muss, dass ja. ich betrogen werde oder so. Machst du so etwas eigentlich zum ersten Mal in deinem Leben, so eine offene Beziehung? Nein, also eine richtig offene Beziehung, ja. Ich hatte allerdings vorher schon eine Beziehung, wo es hin und wieder Dreier mit anderen Frauen gab. Mhm. So, jetzt erzähl uns mal, wie offen eure Beziehung ist. Was macht ihr alles so? Ja, also wir können komplett andere Leute mit anderen Menschen ausgehen, Sex haben, was wir wollen. Können, klar, tut es auch. Ja, tun wir auch. So, in ja. diesen anderthalb Jahren, mit wie vielen anderen Menschen, Frauen oder Männern hast du Sex gehabt? Neben deinem Partner? Ich gehe mal davon aus, dass der Partner ein Mann ist. Ja. Ja, okay. Hm. 4, 5 ungefähr. Mhm. Und er, wie viele Frauen hat er gehabt? Oder ich Männer? Weiß es nicht genau. Also wir reden wieder drüber, aber ich schätze auch in dem Dreh. Mhm. Also ich weiß es nicht genau, es könnten auch mehr sein, aber... Ihr redet nicht darüber? Teilweise. Warum redet ihr nicht ganz offen und erzählt euch das immer? Mensch, ich hatte gestern was Abgefahrenes. Also für mich ist es kein Problem. Ich höre es eigentlich ganz gerne, weil ich es auch erotisch finde teilweise und ich es interessant finde zu hören. Mhm. Für ihn ist es nicht wirklich ein Problem, aber er will nicht unbedingt alle Details wissen. Kann man ja auch verstehen. Ja, klar. Mhm. Ist auch vollkommen in Ordnung. Liebst du diesen Mann tief? Ja, mittlerweile schon. Also es hat sich da eine sehr starke Freundschaft und auch Liebe entwickelt. Ja, wenn das so ist, will man dann, hat man nicht die Sehnsucht, dass man die Einzige für ihn ist und dass er der Einzige für dich ist? Hat man diese Sehnsucht? Hast du diese Sehnsucht nicht? Momentan nicht, nein. Wie erklärst du dir das, dass du diese Sehnsucht nicht hast? Also ich denke, zum Teil kommt es, weil ich es in meiner letzten Beziehung hatte und das für mich persönlich überhaupt nicht funktioniert hat. Also in keinster Weise hat es emotional oder auch physisch funktioniert, dass die Einzige sozusagen zu sein. Mhm. Und ich empfinde es eigentlich als sehr befreiend und angenehm, mhm, nicht diesen Druck zu haben, nur auf diesen einen Menschen fixiert sein zu müssen. Wenn du sagst, dass du ihn tief liebst und ihr seid ja noch relativ frisch erst zusammen, dann wundert es mich, dass du überhaupt Lust auf jemand anderen hast. Ich habe in solchen Phasen, mich interessieren überhaupt gar keine anderen Leute in dieser Phase. Ja, das war mir früher auch so. Also es ist jetzt nicht so, dass ich ständig mich umschaue. Aber bei mir ist es auch so, dass ich in den letzten Jahren meine Bisexualität mehr entdeckt habe und jetzt gerade erst anfange, richtig auszuleben. Mhm. Wodurch für mich andere Männer sind für mich momentan kaum interessant, aber andere Frauen schon. Ach so, okay, das ist natürlich ein ganz neuer Aspekt, dass du diese Erfahrung ausleben möchtest und dass das eine ganz andere Ebene ist. Ja, genau. Nun muss man nicht automatisch, wenn man bisexuell ist, promisk sein. Aber du befindest dich ja auch in so einer Ausprobier- und Suchphase noch. Ja, genau. Aber es passt sehr gut zusammen momentan. Ja, nun könnte man provokant auch sagen, Mensch, das ist einfach nicht die Liebe ist nicht stark genug zu deinem Freund. Das ist nicht die wirklich große Liebe. Wenn es die wirklich große Liebe wäre, würden dich keine Frauen und keine Männer interessieren. Ach, ob es jetzt die wirklich große Liebe ist, weiß ich nicht. Aber ich denke, man kann nicht nur eine Person lieben. Also nicht, dass ich momentan noch einen zweiten Partner hätte, aber ich denke, dass die Liebe ist nicht auf ein oder zwei Personen beschränkt. Man kann auch theoretisch 10 Beziehungen nebeneinander führen, wenn man die Zeit hat, denke ich. Ich glaube, das ist ein bisschen stressig. Ja, ich denke auch. Das ist ein bisschen stressig. Ist es denn bei ihm ganz genauso? Geht er genauso locker und cool damit um wie du? Ja, ziemlich, ja. Mhm. Also für ihn ist es auch sehr wichtig. Es besteht ja immer die Sorge oder die Angst, wenn man in einer solchen Beziehung lebt, dass durch die verschiedenen Menschen, die der andere dann kennenlernt, die Gefahr natürlich besteht, der könnte sich in die eine oder andere, mit der er Sex hat, richtig verlieben. Ja, aber also die Sorge, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Also es ist für mich überhaupt keine Sorge oder Möglichkeit eigentlich. Mhm. Ist das für dich ein Lebensmodell? Könntest du dir vorstellen, so auch alt zu werden? Oder was heißt alt hier, sagen wir mal, die nächsten 10 Jahre zu verbringen? Ja, könnte ich mir schon vorstellen. Also ich denke schon, dass das funktionieren kann. Weißt du, wenn ich so kritische Fragen stelle, missverstehe das nicht. Ich stelle sie, wenn man sich natürlich diese Fragen stellt. Ich finde neue Modelle immer interessant. Ich find's ungewöhnlich, dass jemand so jung ist, das macht wie du, und vor allen Dingen, weil ihr so frisch zusammen seid. Eher hört man das von Pärchen, die länger zusammen sind. Aber warum nicht? Warum nicht das auch ausprobieren? Vielleicht sagst du nach 2, 3 Jahren, nee, das ist es doch nicht, aber dann hast du es ausprobiert. Und das finde ich. Ja, genau, ich denke. Das finde ich wichtig. Es muss ja nicht immer alles so in der klassischen Bahn laufen. Ja, also ich denke, lieber jetzt ausprobieren, als später in 10 Jahren in irgendwo einer langen Beziehung festhängen. Genau, genau. Möglicherweise noch mit Kindern und dann stressige Trennung oder Scheidung oder wer weiß was, wenn der Partner nicht dabei ist, die Beziehung zu öffnen oder neue Dinge auszuprobieren. Also wenn beide damit einverstanden sind und wenn man das auf der Basis der Ehrlichkeit praktiziert, finde ich dieses Modell absolut in Ordnung und ausprobieren wert. Wenn es nicht funktioniert, nun gut, dann funktioniert es halt nicht. Insofern? Ja, momentan funktioniert es wunderbar. Ja, Sehr gut. Ich freue mich, dass du uns davon erzählt hast, von ungewöhnlichen Lieben. So hieß ja auch unser Thema am Mittwoch. Und das ist bei dir eine ungewöhnliche Liebe. Es entspricht nicht so der Norm. Das stimmt. Schöne Grüße an deinen Freund. Dankeschön. Ciao. Schönen Abend noch. Dankeschön. Tschüss. Ciao. So. Hier ist Helga und Helga ist 49. Guten Morgen, Helga. Ja, hallo. Hallo, Helga. Über was reden wir? Ja, nicht so gut im Moment. Es geht um meine Beziehung oder meine Ehe, sagen wir so. Also ich habe meinen Mann damals kennengelernt. Mein erster Mann ist homosexuell geworden. Mhm. Und ich habe dann meinen Mann kennengelernt. Das war meine große Liebe oder ist meine große Liebe. Mhm. Und vor 11 Jahren ist er schon mal, hat er eine Freundin gehabt. Und wo ich sehr schwer drüber hinweggekommen bin. Und die Kinder waren dann noch klein. Und jetzt hat er es halt wieder gemacht. Also er hat wieder eine Freundin. Mhm. Wie lange war er denn damals vor 11 Jahren mit seiner Freundin zugange? Das war eine Kollegin. Nicht lange, der war 8 Wochen. Und nach 8 Wochen war er zurück. Und trotzdem ziemlich deprimiert. So, also immer so in sich gekehrt. Mhm. Und dann habe ich rausgekriegt durch den Ehemann der Frau, dass er noch ein Jahr lang mit ihr immer noch irgendwie rumgemacht hat. Ja. Und dann habe ich gesagt, er soll gehen. Mhm. Und habe gesagt, er soll seine Sachen packen. Und dann kam er hier hin, also im Sommer war das. Und hat dann gesagt, nee, er möchte zurückkommen, er kann mit ihr nicht. Er kann nicht ohne uns. Ne? Mhm. Und dann habe ich ihn zurückgenommen. Mhm. Und jetzt ist dasselbe wieder passiert. Und das ist noch die beste Freundin seiner Schwester. Mhm. Und die komplette Familie seinerseits steht auch hinter ihm. Hinter ihm? Ja, hinter ihm. Und ja. Dass er fremdgegangen ist jetzt? Ja, ja. Wie ist das erklärbar? Ich habe eigentlich ein super Verhältnis immer gehabt, auch mit der Schwiegermutter ein gutes Verhältnis. Aber das war sonderbar in der Regel. Ja, ich weiß, sonderbar, ja. Du kannst ja auch keinen Reim drauf machen. Nein, ich war auch schlimm. Ich habe zu viel getrunken, ich habe zu viel geraucht, nur noch in der Küche gesessen, also was ich jetzt auch tue, deine Sendung geguckt. Ja. Und er war dann schon im Bett und habe vieles vernachlässigt, auch den Haushalt und alles. Gebe ich auch nicht. Also ich gebe ihm nicht alleine die Schuld. Mhm. Ne? Aber wir hätten da beide dran arbeiten müssen. Ne? Wie lange läuft das denn jetzt schon? Ja, also ich weiß das eigentlich vor Weihnachten, sage ich jetzt mal so. Ja, und wie hast du es erfahren? Dass anders ist. Ne? Ja. Und mein Sohn hat irgendwie mitgekriegt, der andauernd am Simsen, also WhatsApp, wo der Kram heißt. Ja. Und ja, und hat er irgendwie gemerkt. Ne? Und ja, und dann habe ich dann rausgekriegt, dass sie das ist irgendwie. Wie hast du das rausgekriegt? Ja, ich habe das Handy irgendwann mal gehabt. Mhm. Was ich normal nicht mache, ich habe das nicht mehr kontrolliert. Ne? Du hast geschnüffelt. Und, ja, dann, ja. Mhm. Was sagt er denn, nachdem das jetzt raus ist? Was hat, oder nachdem du es gesehen hast, was sagt er? Ja, er hat mir das ja aus den Händen gerissen und dann ist das hier eskaliert. Hier daheim, ne? Mhm. Und hat es versteckt und dann war das wieder so, dass man dann das erstmal laufen lassen haben, ne? So. Also, und ich habe dann immer im Hintergrund gehabt, der macht das heimlich, ne? Also er hat sich noch nicht dazu geäußert? Ja, jetzt ja. Jetzt ja, was sagt er denn? Ja, ich habe eben dem Mitarbeiter auch gesagt, der taucht hier 3-mal am Tag auf. Ich habe mich verändert, ich habe mich versucht, also ich war beim Arzt und Bluttests machen lassen und sowas alles, ne? Damit ich gesund bleibe. Ja? Nee, Helga, meine Frage ist, was sagt er dazu? Wie rechtfertigt er das? Gar nichts. Der läuft weg. Wenn ich irgendwas sage, er... Aber du wirst ihn doch gefragt haben, Mensch, warum machst du das? Ja, weil er unzufrieden hier war. Mhm. Und weil er auch zum Beispiel sexuell mehr braucht, als wie ich ihm geben kann. Mhm. Und das war bei uns nie ein Thema, nie. Der war immer sehr glücklich und... Ja, aber offensichtlich jetzt nicht mehr die letzte Zeit. Ja, aber letzte Woche war er noch mit mir zusammen. Also, Also unzufrieden, sag's nochmal, was er genau dir ankreidet. Ja, also, er bräuchte das jeden Tag und er müsste das haben. Also ja. Sex gefällt ihm nicht mehr, dann weil du nicht ordentlich genug bist im Haushalt? Ja, alles. Also ist nicht nur der Punkt. Ich war sehr übergewichtig, jetzt habe ich schon... innerhalb diesen 3 Wochen oder 4 Wochen 15, 16 Kilo abgenommen, dann habe ich Schoma gehabt. Wie ich vor 11 Jahren getrennt war, habe ich 35 Kilo in 8 Wochen abgenommen. Hat er dir das gesagt, dass du für ihn zu dick bist? Nein. Das hat er auch noch nie gesagt hat, wäre auch sexuell nie ein Problem gewesen. Okay, gehen wir von der Sexualität mal weg. Was sind seine Vorwürfe an dich sonst noch? Ja, ich trinke zu viel, er trinkt zu viel, wir machen uns gegenseitig kaputt. Ne? Bist du Alkoholikerin? Halb, ja, würde ich jetzt sagen. Also wenn jemand schon sagt... Drei Flaschen Wein trinke ich schon. Ja, dann bist du nicht also halb... Also jetzt habe ich keine. Also ja, ich hab jetzt nichts aber dann bist du nicht Halbalkoholikerin, dann bist du Alkoholikerin. Ja, ich weiß, ja. Ich weiß. Was tust du dagegen? Ich war beim Arzt. Ich habe denen das gesagt so. Ja, und dann? Und er hat die Leberwerte und alles kontrolliert und das ist noch ein Normbere, also noch. Ja. Ja, und weiter? Und er hat gesagt, der hat einfach nur gesagt, komm in 6-7 Wochen wieder, ne? Das ist ja auch nicht das, was ich will. Ne? Nee, was willst du denn? Also ich weiß, dass ich, wenn ich Alkohol getrunken habe, aggressiv bin. Mhm. Also permanent. Und also wenn das dann so ist, mhm, ne? Was dass willst wir uns halt gegenseitig. Und ja, das weiß ich, dass das falsch ist. Ja. Was willst du denn? Ja, eine Therapie. Ich will weg eigentlich. Und warum kümmerst du dich nicht darum? Ich habe das gemacht. Aber der hat gesagt, versuchen Sie das in den Griff zu kriegen. Wir gucken in 6-7 Wochen, wie die Leberwerte sind. Nee, so würde ich mich da doch, nicht abspeisen. Doch, hat der Arzt gesagt. Ja, aber dann pfeif auf den Arzt. Da würde ich mich nicht abspeisen lassen. Wenn du die Entscheidung getroffen hast, du willst in die Klinik, dann muss der verdammt nochmal sich darum kümmern oder muss dich da unterstützen, finde ich. Nicht Leberwerte hin, Leberwerte her. Ja. Darum geht das gar nicht. Es geht um die Sucht. Sei froh, dass deine Leberwerte noch gut sind. Ja. Und er trinkt auch. Er ist auch Alkoholiker. Nein, da trinkt man Bier. Ach so. Ja, aber wenn er dann zu viel getrunken hat, dann hat er hier halt eskaliert. Jetzt mit Schlägen oder sowas. Mit Angreifen halt, also mit verbal, also jetzt nicht körperlich. Also, ne? Ja. Wie stellt er sich denn jetzt das weitere Leben vor? Ja, er will sich eine Wohnung suchen. Er will raus. Ja, also er ist bei seiner Mutter in 50 Quadratmeter und da kann er nicht mit leben. Mhm. Ne? Und das geht ihm jetzt schon auf den Nerven. Mhm. Okay, er will weg. Er will raus aus der Beziehung und auch raus aus der Wohnung. Ja. Definitiv, er will raus aus der Beziehung. Ja. Was willst du? Ich liebe den. Ich kann nachts nicht schlafen. Ich weiß nicht, warum. Ich kann es mir nicht. Jeder. Ich habe einen riesengroßen Hintergrund hinter mir. Also Leute, die hinter mir stehen. Mhm. Aber das hilft mir nicht. Mhm. Die sagen, mein Gott, der hat das doch schon mal gemacht. Mhm. Lass ihn doch fliegen. Er hat dich ja schon mal verletzt, ziemlich. Ja, aber die sagen alle, warum, wieso gehst du mit dem noch ins Bett? Also meine beste Freundin jetzt, die weiß das. Ich glaube, Helga, also das hört sich erstmal nicht gut an, was eure Beziehung betrifft. Das hört sich nicht gut an. Und nur mit ich will und ich möchte aber und mit Klammern erreicht man nichts. Ich rate dir ganz dringend, dass du dich jetzt zunächst mal um dich kümmerst. Das heißt, dass du aus dem Alkohol rauskommst, dass du seelisch stabiler wirst. Lass den erstmal gehen und in Ruhe. Kümmer dich um dich. Ich bin das sicher. Das sagt er mir auch. Genau dasselbe sagt er mir auch. Sagt er dir? Der sagt zu mir, der kommt, heute war der noch hier. Guckt mich an, streicht mir über den Kopf, du wirst immer hübscher. Mhm. Weil ich beim Friseur war, weil ich Energie habe, was das Haus betrifft, dass ich Motivation habe, dass das Haus top ist. Ne? Und sagt dann, mein Gott, du bist immer schön Schätzchen oder sowas. Ne? Mhm. Das hat er nicht mehr zu sagen. Ich bin dann einfach so, dass ich dann aggressiv bin und sage, du hast hier nichts mehr verloren. Mhm, weil dir du das hast weh... den Schlüssel abgegeben und du hast dich für diesen Weg entschieden. Ich weiß auch nicht, warum er das macht. Das finde ich auch ein bisschen gemein. Weiß ich auch nicht. Das finde ich auch, gemein von ihm. Das stellt er auf Durchzug. Ich meine, wir sind 20 Jahre zusammen. Warum tut er mir das an? Ich sag jetzt mal so ganz von außen etwas zu dir. Wenn du den haben willst, ich weiß gar nicht, ob es wert ist, dass du ihn noch weiter haben sollst. Das sei jetzt mal dahingestellt. Mach dich doch einfach interessanter und attraktiver für ihn. Nicht im äußerlichen Sinne, im äußerlichen Sinne auch, aber vor allen Dingen im Sinne, dass du mehr Selbstbewusstsein bekommst, dass du vom Alkohol weggehst und dass du nicht mehr klammerst. Ich glaube dann, wenn da noch eine Chance besteht, hast du nur dann eine Möglichkeit, nochmal in diese Beziehung reinzugehen. Und mit erhobenem Haupt. Im Moment stehst du da und bist am Betteln. Und der bettelt, sieht immer erbärmlich aus. Mach ich versuche das ja. Ich sage dann, oder ich schlage den Hörer auf. Ja. Oder ich sage, du kommst jetzt hier hin, du holst hier nichts raus aus der Wohnung. Mhm. Ne? Also wenn er irgendwas braucht, eine Jacke oder ist immer egal. Mhm. Ne? Und dann sage ich, nein, du kommst jetzt nicht. Ja, dann machen wir einen Termin. Dann kommt er dann, dann steht er vor mir, dann ist alles weg. Das ist alles komplett weg. Mhm. Da musst du und meine Freundin sagt das ja auch, bleib stark, bis ja, er weg ist. Genau, du musst stark bleiben. Dann heule dann. Und genau so musst du es machen. So, Helga, also ich finde das aller Wichtigste, dass du, ich sag's nochmal, dass du dich um dich kümmerst, dass du seelisch gesund wirst. Das bist du jetzt allein schon durch deinen Alkohol konsumiert. Ich hab Menschen nie so geliebt, wie ich den geliebt hab. Das weiß ich. Okay. Weiß ich. Wischen wir jetzt mal alles zur Seite. Hör mir zu. Es geht jetzt nicht darum, ob du den geliebt hast oder nicht geliebt hast. Es geht jetzt darum, dass du was für dich tust. Wenn du da in deiner Wohnung sitzt und säufst und jammerst, kriegst du nie. Und dabei gehst du vor die Hunde. Und das darf nicht passieren. Du darfst nicht vor die Hunde gehen. Du bist eine Frau von 49 Jahren. Ja, und das ist ja auch mein Problem. Ich werde nächste Woche 50. Ja, Helga, dann mach was. Dann mach jetzt was. Du wirst jetzt von meiner Psychologin beraten, wie du in eine Therapie und wahrscheinlich am besten sogar in eine Klinik kommst. Und wie du deinem Arzt begegnest, der dir da so einen Unsinn erzählt, kommen sie in 6 Wochen wieder. Das ist der wichtige Schritt, das musst du jetzt einleiten. Da musst du deine ganze Kraft und Energie, die du hast, musst du da reinpumpen. Ja. Es geht ja um deine Gesundheit, Helga, und um dein Wohlbefinden. Ja, das sagt er mir ja immer. Ich bin weggegangen, damit du gesund wirst. Ja. Das sagt er auch. Ja. Das ist so. So, Helga, jetzt bitte ich dich aufzulegen und die Magdalena ruft dich gleich an und ihr könnt reden, okay? Ja. Ich drücke dir die Daumen und wünsche dir von Herzen alles Gute. Dankeschön. Tschüss, Helga. Ja, tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, es gibt eine kleine Domian-Postecke jetzt. Und ich habe Post bekommen von Elena. Elena schreibt Domian und macht 10 Ausrufungszeichen dahinter. Ich war regelrecht schockiert, als ich gelesen habe, dass du nächstes Jahr aufhören wirst. Ich bin 32 und höre dich seit frühester Jugend. Ich bin sozusagen mit dir aufgewachsen. Ich habe mit deinen Anrufern gelacht, geweint, habe mich gewundert, war fasziniert, schockiert, überrascht, voll Bewunderung und Mitgefühl und habe viel gelernt. Jeder Mensch bedeutet eine Welt. Durch dich komme ich in so viele Welten hinein und konnte in sie eintauchen. Was für eine Bereicherung des Horizontes. Ich danke dir für diese intensive Zeit und dass du mein aufgeklärter, regelrecht vorurteilsloser, aufgeschlossener, humorvoller, mitfühlender, das unkonventionelle Liebende, das hergebrachte Überdenkende, das ungewöhnliche Willkommen heißende, engagierter Mentor warst. Generation X? Nein, Generation Domian. Ich wünsche dir für deine Zukunft alles erdenklich Gute und viel Morgensonne und dass du deine Nachtfalken im Herzen behalten wirst. Du bleibst unvergessen. Alles Liebe, Elena. Liebe Elena, sehr, sehr, sehr nett und sehr lieb, dass du mir das schreibst, aber ich bin ja noch nicht gestorben und ich bin ja doch noch ziemlich lange hier, aber vielen, vielen Dank. Sehr, sehr nett und sehr lieb von dir. Olaf, auch noch zu diesem Thema, schreibt, sehr geehrter Jürgen Domian, ich habe Ihre Sendung seit Mitte der 90er Jahre mehr oder weniger kontinuierlich gesehen. Für mich gibt es im deutschen TV nur wenige Institutionen. Die Sportschau, das aktuelle Sportstudio, Schleswig-Holstein-Magazin, RTL aktuell und Ihre Sendung. Wenn Ihre Sendung aufhört, ist das für mich so, als ob es die Sportschau nicht mehr gibt. Das soll ein dickes Lob sein. Vielen Dank für Ihre Menschlichkeit, für Ihre Professionalität, für den Hirsch im Hintergrund, das Team und für die Gefasstheit, wenn es hart wird. Viele Grüße, Olaf. So, jetzt aber genug der Lobhudelei. Jetzt kommt das Gegenteil von Kurt. Kurt kommt. Kurt schreibt gar keine Anrede, sondern fängt direkt an. Domian hört auf. Leider erst Ende 2016. So einen hätte ich niemals auf den Sender gelassen. Schlimm, was sich normale Menschen in diesem Staat gefallen lassen müssen. Eine Minderheit gibt vor, was normal ist. Einfach ekelhaft, diese Figuren. Damit meint er jetzt mich und auch viele von euch, die sich hier geäußert haben. Einfach ekelhaft, diese Figuren. Und der Gebührenzahler muss auch noch die Kosten übernehmen. schon einige Hochkulturen sind an den Lebensweisen dieser Abartigen zugrunde gegangen. Im Übrigen ist man nicht unbedingt weltoffen, wenn man jeden machen lässt, was und wie er es will. Ein Gemeinwesen braucht Regeln. Wenn jeder jeden bespringt, gehört das sicherlich nicht dazu. Hochachtungsvoll, Kurt, Haar und so weiter. Ja, es sei ihm unbenommen, dass Kurt das so sieht. So, und dann noch was Aktuelles zur Sendung am Mittwoch. Ungewöhnliche Liebe. Nils schreibt, hi Domian. Sowas wie Objektsexualität hatte ich vorher noch nie gehört. Ich fand die Frau, die ihren Laptop liebt, absolut beeindruckend und überzeugend. Ich bin erst 17 und sowas käme für mich nicht in Frage, aber ich finde es schön, dass es offenbar nicht nur die Liebe zwischen Mann und Frau gibt, sondern offenbar ganz unterschiedliche Spielarten. Ich zum Beispiel habe bemerkt, dass ich meinen besten Freund, obwohl ich stockheterosexuell bin, auch aus tiefstem Herzen liebe. Er ist mir genauso wichtig wie meine Freundin. Sollte ich mich für einen von beiden entscheiden, ich könnte es nicht. Hast eine tolle Show, weiter so, liebe Grüße, Nils. Vielen Dank, Nils, sehr nett von dir. Ende der Postecke heute. Jetzt geht's weiter mit der freien Themennacht am Freitag. Und hier ist Tobi. Und Tobi ist 41. Guten Morgen, Tobi. Ja, moin, Domian. Hallo, Tobi. Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist, ich habe geerbt. Wow. Neben einem Haus auch eine Sklavin. Ein was? Ja, lach. Eine Sklavin. Du hast ein Haus und eine Sklavin geerbt? Ja. Ich weiß, das hört sich absurd an, ja, ist aber so. Erklär es uns. Ja, also ich habe geerbt. Mein bester Freund ist verstorben vor jetzt knapp 4 Monaten. Mhm. Und ja, er hat mich eben, weil ich ich bin Alleinerbe, hab dann ein Haus, ein bisschen Geld, naja. Du hast das Haus von ihm geerbt, wie wertvoll ist das Haus? Ja, so 250.000 oder ja, so. Ja, nicht schlecht. Ja. So. Naja, also nichts, was man wegschmeißt, sagen wir es mal so. Ja, würde ich auch so sehen. Ja, genau. Und eine Sklavin. Ja, genau. Also er war schon immer so ein bisschen exzentrisch. Ich kenne ihn auch schon, oder ja, ich kann mich da noch gar nicht richtig dran gewöhnen. Ich kannte ihn auch schon seit frühester Jugend. Mhm. Wir haben zusammen eine Firma aufgemacht, haben über Jahre zusammen gearbeitet. Dann irgendwann habe ich ihn ausbezahlt, weil er was anderes machen wollte und so weiter. Aber er hat eben immer so sein eigenes Ding gefahren, war immer schon so ein bisschen schräg. Mhm. So, ja, keine langen Einleitungen. Was ist mit der Sklavin? Ja, so, und hielt sich eben eine Sklavin. So. Eine 24-Stunden-Sklavin. Ja, ja. Frau, die freiwillig das macht und immer bei ihm ist. Ja. Also ich bin erstaunt gewesen, wie das da abläuft. Wusstest du denn davon, dass er eine Sklavin hat? Ja, das wusste ich wohl. Er hat sie auch oft genug vorgeführt und so, ne? Wie alt ist die Sklavin? 27. Und wie lange war die Sklavin schon bei deinem Freund? Jetzt 3 Jahre davor. 3 Jahre also, schon? Ja. Was hat die Sklavin denn bei deinem Freund alles gemacht? Ja, also so richtig klassisch, wie man sich das vorstellt. Also die ist da im Fummel rumgelaufen, wenn er das so wollte. Und was weiß ich, in so Kostümchen und mit dem Staubwedel und all so eine Dinger, ne? Mhm. Und dann hat er Partys gegeben, wo sie dann anderen devot zu Diensten sein musste und all so eine Späße halt. Also, aber das ist bei denen so richtig, die haben einen richtigen Arbeitsvertrag gemacht. Ja. Hör mal, so, das sind so komische Geräusche. Stehst du da an der Bahnschiene oder was? Nee, ich bin an eine Seite gefahren. Ach so. Ich mach Fenster zu. Also, ja, mach mal Fenster zu, ist besser. Ja. Also eine Sklavin im Sinne, die hat den Haushalt geführt, aber auch die ganzen sexuellen Dinge für deinen Freund gemacht. Ja, genau. Das, ich sag's nochmal, das ist eine Spielart der SM-Sexualität, beruht auf gegenseitigem Einverständnis und Freiwilligkeit. Ja. Das ist, also die haben da einen richtigen Vertrag. Ja, was erlaubt ist und was nicht und hin und her und sie hat da freie Kost und Logis und Wohnrecht und dann musste er ihren Taschengeld bezahlen, das ich jetzt bezahlen muss. So, jetzt kommen wir zu dem Punkt. Wie kann man eine Sklavin vererben? Ja, ich habe ihm auf dem Sterbebett versprochen, dass ich sie da weiter wohnen lasse. Mhm. Ja. Für die nächsten 2 Jahre. Ja. Aber du bist nicht SM-orientiert. Nee, überhaupt nicht. Und dass ich mich um sie kümmere. Mhm. So. Mhm. Aber ich habe dieses um sie kümmern. Ja, ich habe, wie gesagt, ich habe ihm als Freund am Sterbebett eben so, ne, versprochen. Mhm. Und nach der Testamenteröffnung und alles habe ich dann von ihm noch einen persönlichen Brief gekriegt, wo er dann also explizit ausgeführt hat, was sie quasi von mir erwartet. So. Und ja. Im Prinzip ist das so, dass ich ja quasi seine Rolle übernehmen soll, ja, als ja. ihr Herr ja. und Meister, ja. ja? So. Jetzt habe ich aber von dieser ganzen Materie überhaupt gar keinen Plan, ja? ja? Das ist eine absurde Situation. Ja. Aber du musst doch nicht unbedingt, ich meine, das eine ist das Versprechen, das zeigt ja auch von hohem Verantwortungsbewusstsein deines verstorbenen Freundes, dass du dich um sie kümmerst, zumindest 2 Jahre. Das ist das eine. Aber das andere ist, du musst doch jetzt nicht zum dominanten Herr werden. Naja, das Problem ist ja, dass ich einmal diese vertraglichen Verpflichtungen habe, ne, was das Wohnrecht und ihr Taschengeld und die Versorgung und so angeht. Okay. Ne? Mhm. Da kann ich nichts dran machen. Das ist eben so. Das ist so, ja. Dafür hast du ja auch ein Haus gehabt. Voilà. So. Und dann ist das andere Ding, also sie lebt das richtig aus und sie besteht eben auch darauf. Und sie überlässt da nichts. Ja, also so, sie besteht keine Gelegenheit aus, mich daran zu erinnern, dass ich ihm auf dem Sterbebett versprochen habe. Ach so. Ja. Ach, sie fordert quasi die Rolle des dominanten Herrn ein. Genau. Ja. Aber das wusste so. Dein Freund doch, dass du das nicht kannst und dass es nicht dein Ding ist. Ja, das wusste er ja nicht, dass ich das nicht kann. So, also so habe ich da auch nie drüber gesprochen mit ihm jetzt. Echt, das war dein bester Freund und über sowas habt ihr ja, nicht... Ja, du weißt doch, wie soll ich das erklären? Ja, ich fand das ja auch auf der einen Art, fand ich das immer ganz anregend und ganz interessant und das alles so zu beobachten und hin und her. So. Und wenn er mich dann gefragt hat, ob das auch was für mich wäre, dann habe ich gesagt, wie man das so unter Kumpels eben sagt, ne, so einen menschlichen Fußabtreter, ne, ist ja irgendwie ganz praktisch. Also ihr habt flapsig darüber gesprochen, nicht ernsthaft. Ja, genau. Sodass er das nicht kapiert hat, dass das eigentlich nicht dein Ding ist. Ich wollte jetzt nicht so als die Memme dastehen, ne? Sag ich jetzt mal. So, ja, lach nicht, das ist so. Ich habe da jetzt das Problem ist, ihr erwartet jetzt, dass ich da auch einziehe. Ja. So. Und ich bin aber alleinerziehend, habe einen 12-jährigen Sohn. Ach du je. Sie erwartet, dass du da einziehst und sie erwartet, dass du ab und zu mal den Arsch versohlst. Ja, genau. Nicht nur das. Das Gute ist, dass ich eben beruflich viel unterwegs bin, mhm. ja, und mich so rausreden kann. Ich habe da jetzt ein paar Sachen von mir reingeräumt und ruf sie an und schreib ihr vor, was sie von Pummel anzuziehen hat und ne, aber, gib ihr da diverse Aufgaben. Die Aufgaben gibst du, aber im Grunde interessiert dich das gar nicht. Ja, nee. Also ich sag mal so, die ist eine Augenweide. Ja, ja. Und du hast also keine Beziehung. Nee, ich bin Single, ja, mhm. ja. So. Bloß so wie sie sich das vorstellt, ich könnte das wohl so ausleben, sage ich jetzt, wenn ich alleine wäre. Also da kann ich mir schon durchaus vorstellen, dass ich da mich dran gewöhnen könnte. Aber du hast ein Kind. Ja, aber wie gesagt, ich habe einen 12-jährigen Sohn und Kostümchen da mit nackten Hintern vor mir rumhopst oder vor ihm. Ich habe es nicht so ganz kapiert. Hat dein Freund in dem Testament auch verfügt, dass du da wohnen musst? Nee, das hat er so nicht verfügt. Mhm. Er hat eben verfügt, dass ich mich um sie kümmere, wie er sich gekümmert hat. Ne? Okay, das ist natürlich ein schwammiger Begriff. Kümmern kann das und das bedeuten. Ja, natürlich. Wie wär's denn, wenn du dich wirklich in dem Sinne... Also nach 2 Jahren ist das vorbei. Ja, in 2 Jahren würde diese vertragliche Verpflichtung auslaufen. Okay. Also denn, ne? Wie wär's denn, wenn es da irgendwie so, wenn ihr da so einen Kompromiss finden würdet, dass du ihr ab und zu mal einen, oder dass du für sie einen Herrn organisierst, damit sie in ihrer Rolle gut klarkommt? Ja, da gibt's zum Beispiel in diesem Arbeitsvertrag gibt's auch so einen Passus, so bezüglich Überlassungen und sowas, ja. So, aber das sind alles nur so kurzfristige Geschichten, ne? Also da werde ich sie nicht für ein halbes Jahr los oder so. Weißt du, ich meine? Ja, ich verstehe schon, aber man könnte auch vielleicht, ich kenne mich da nicht so aus, dass man für eine gewisse Zeit einen Kontakt zu einem Herrn aufbaut und dass der sich immer so stellvertretend quasi für dich um sie kümmert und sie bleibt aber da wohnen und du musst nicht da wohnen. Ich habe auch das Problem, dass ich so, ich habe so für mich die dumme Befürchtung, dass mir das irgendwann mal gefallen könnte. Verstehst du, dass ich da Gefallen dran finde? Ach so. Ja. So, nun ist die aber jemand, die nicht nur auf so Psychospielchen steht, sondern die steht also richtig auf Züchtigung und so. Ja. Mhm. Und das geht mir ja nun gar nicht. Also das geht mir gänzlich ab. Ne? Da kann ich nichts mit anfangen, andere Leute zu verprügeln. Ich sage, sie so psychisch runterwohnen oder so, ne? Ja. Damit komme ich voran. Ja. Ne? Das ist nicht das Problem. Also bei dem ganzen Entscheidungsdilemma würde an deiner Stelle für mich an erster Stelle mein Sohn stehen. Ja, darum bin ich da ja auch nicht eingezogen. Genau. So, jetzt habe ich ein Haus, für das ich den Unterhalt bezahle. Ja. Und nun gut, aber du hast einen großen Gegenwert und in 2 Jahren ist der Spuk natürlich, vorbei. Natürlich. Das heißt, du musst jetzt irgendeinen Weg finden, wie du sie da zufriedenstellen kannst, ohne dass du da einziehst und ohne dass dein Sohn da in Komplikationen gerät. Ja. Ja, und genau das ist mein Ding eben, ne? So, also ich persönlich sag mal, wenn ich jetzt meinen Sohn nicht hätte, dann könnte ich mir das Leben von meinem verstorbenen Freund durchaus vorstellen. Mhm. Ja? Mhm. Verstehe. So, also ist schon eine Ader ist da. Ja, ich könnte es mir durchaus vorstellen, zumal sie, wie gesagt, auch eine Augenweide ist. Mhm. Ne? Und also wer musst hätte du das nicht gerne. Ja, also musst du jetzt irgendwie so einen Mittelweg finden, der kompatibel ist für sie und kompatibel ist für deinen Sohn. Dass sein Leben da nicht irgendwie Schaden nimmt. Das ist das Ding. Das muss doch irgendwie möglich sein. Wie gesagt, ich kenne mich in dieser SM-Welt nicht so aus, aber irgendwie. Ja, und das ist das Problem so, wenn ich habe da mal so in verschiedenen Foren, aber entweder die nehmen dich da nicht für voll. Das ist da so eine eingeschworene Gemeinschaft. Und wenn du da nicht die ganzen Fachausdrücke kennst, dann sagen die, ja, geh erstmal noch 10 Jahre auf Weide. Verstehe. Ne? Ich hatte vor ein paar Wochen eine sehr nette Anruferin hier. Es gibt einen einen deutschen Dachverband der SMler. Und diese Anruferin hat hier erzählt, wir versuchen mal vielleicht eine Verbindung herzustellen zwischen ihr und dir. Ja. Dann kriegst du eine wirklich seriöse, fachkundige Beratung, wie man das gut leisten könnte. Ich war auch sehr erstaunt, dass es das gibt, aber es gibt es. Ja, ja. Also ich bin ja durchaus lernfähig. Ja. Das ist ja nicht so, ne? Sollen wir es so machen? So, ja, ihr habt ja meine Nummer. Genau. Dann soll sie mir eine SMS schreiben. Genau, wir werden das gleich mal drehen im Hintergrund. Und dann, okay. Und dann kannst du dich mit einer Fachfrau unterhalten, wie man das hinkriegt. Ja, die ist die bessere Ratgeberin als ich. Da hilfst du mir richtig mit, weil wie gesagt, ich habe mich da im Internet mal so ein bisschen versucht, ne? Ja, das ist manchmal schwierig, wenn man da so im Nebel stochert. Wir machen unser Bestes. Ich bin aus allen Wolken gefallen, dass es da richtige Verträge gibt. Ich habe immer gedacht, so, ne, die machen das so nebenher. Nee, da gibt's welche, die zahlen noch Rentenbeiträge. Ich weiß. Tobi! Ja? Du legst auf, wir melden uns gleich. So, Mann, du hilfst mir. Danke. Tschüss, ciao. Ciao. Das ist lustig. Das haben wir noch nie gehört. Ich habe ein Haus geerbt und eine Sklavin. Das habe ich hier noch nie gehört und auch privat noch nie gehört. So, Thema nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Thema darüber rede ich zum ersten Mal. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die wirklich gerne über etwas reden wollen, was sie noch nie jemandem erzählt haben. Vielleicht habt ihr noch nie jemandem irgendetwas ganz Bestimmtes erzählt und möchtet das nächste Woche hier bei mir tun. Vielleicht wart ihr einmal in ein Verbrechen verwickelt, als Täter oder Opfer, habt nie darüber gesprochen. Vielleicht habt ihr einen ganz geheimen Fetisch, habt nie darüber gesprochen. Oder es gibt eine große Lebenslüge in eurem Leben, die ihr vielleicht schon seit Jahren oder Jahrzehnten mit euch herumtragt. Vielleicht gibt es eine große Schuld, die ihr bisher verschwiegen habt. Vielleicht schämt ihr euch wirklich tiefgründig für irgendetwas. Oder vielleicht habt ihr irgendwann mal irgendwie sehr viel Geld bekommen, gewonnen, geerbt oder wie auch immer und habt bisher darüber auch noch nie gesprochen. Also, darüber rede ich zum ersten Mal. Das ist das Thema nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Und wenn ihr gerne mit mir über eine ganz bestimmte Sache zum allerersten Mal in eurem Leben reden wollt, dann seid ihr nächste Woche richtig. Ihr könnt anrufen nächste Woche Mittwoch sehr gerne oder mailen domian@wdr.de. Ach so, gestern habe ich es auch schon gesagt. Ihr wisst, dass es einen Domian-Film gibt, ein Filmprojekt, das ist ein Kinofilm und dieser Film wird auch in der ARD laufen. Und wir suchen ein paar Leute, Fans von euch, meinem Publikum, die sich zu dieser Sendung äußern möchten. Wie findet ihr diese Sendung? Und was sagt ihr dazu, dass wir nächstes Jahr aufhören wollen? Wir schalten eine Telefonleitung, einen Anrufbeantworter. Und zwar könnt ihr ab 2 Uhr gleich, nicht vorher, ab 2 Uhr unsere bekannte Nummer, also die 0800 220 5050, anwählen und kurz ein Statement sagen. Dieser Anrufbeantworter läuft übrigens dann die ganze Nacht und auch während des Wochenendes. Sagt bitte kurz vor, bevor ihr sprecht, euren Vornamen, euer Alter und aus welcher Stadt ihr anruft oder aus welcher Region. Wie findet ihr diese Sendung? Und was denkt ihr dazu, dass wir Ende 16 aufhören wollen? 1.41 Uhr haben wir. Das ist die Zeit für Petra. Petra ist 57. Guten Morgen, Petra. Guten Morgen, Domian. Hallo Petra, um was geht's bei dir? Ja, wollte ich mich schon zum Thema am Mittwoch melden. Mhm. Um die Partnerschaften oder Liebe. Ungewöhnliche Lieben, genau. Ungewöhnliche Liebe, ja. Und zwar trifft das bei mir in zweierlei zu. Erstmal, ich bin seit 1976 nach einem Autounfall querschnittsgelähmt und sitze im Rollstuhl. Mhm. Und mein heutiger Ehemann ist 1975 geboren. Mhm. Und den habe ich in der Türkei kennengelernt, bei einem All-Inclusive-Urlaub mit meiner Freundin. Damit wir jetzt nicht ganz viel rechnen müssen, du bist 57, wie alt ist dein Partner? 39. 39, okay. Ja, und wir haben geheiratet nach ganz kurzer Zeit. Wir kannten uns eigentlich, haben uns Anfang September im Urlaub kennengelernt, waren zwei Abende ausgewesen, haben uns verliebt ineinander. Und ich war dann nochmal ein Wochenende alleine drüben gewesen, was ein sehr schönes, heißes Wochenende war. Wer hat denn eigentlich wen zuerst angesprochen? Er hat mich angesprochen, also uns beide beim Abendessen. Er hat gearbeitet in dem Hotel als Koch. Und da sah er schon, dass du auch, dass du im Rollstuhl sitzt. Ja. Und ja, ich dachte erst, ja, der interessiert sich für meine Freundin. Mhm. Wir sind dann abends ausgegangen. Also er konnte kein Wort Deutsch, auch kein Englisch. Ich konnte kein Türkisch, nicht. Mhm. Er kam dann nur, hat auf die Uhr gezeigt, 10 Uhr. Eingang, was, und ja, da sind wir dann hingegangen und da hatte er noch einen Bekannten dabei, der ein bisschen Deutsch konnte. Mhm. Wir sind dann zusammen in so eine Bar in den Ort gegangen und haben uns mit Zeichensprache und wie man das so macht, Servietten auf den Tisch geschrieben und was weiß ich, gezeichnet. Gefiel er dir denn so spontan? Er ist meiner Freundin schon immer aufgefallen abends. Da guck mal, da ist so ein toller Koch da, der lacht immer und er ist so freundlich. Ich gehe mal wieder hin und hole mir eine Portion Lammfleisch. Der gibt mir dann immer Tücher, weil die hat furchtbar geschwitzt, aber so eine hohe Luftfeuchtigkeit. Mhm. Ja, und den Abend hat er sich also nur um mich gekümmert, hat auch meinen Rollstuhl gefahren, als würde er das schon seit 10 Jahren machen und wir sind dann noch schön am Strand spazieren gewesen und alles und haben uns also gleich verliebt ineinander. Und dann hatten wir aber nur noch einen Abend und dann sind wir schon wieder nach Hause geflogen. Hast du ihn richtig ernst genommen oder warst du misstrauisch, dass er irgendwas anders im Schilde fühlt? Nee, ich war eigentlich überhaupt nicht misstrauisch, weil ich weiß nicht, das ging gleich, er hat so lieb meine Hand gehalten und hat immer gefragt, ob es mir auch gut geht und oder ob ich friere oder sonst was und hat sich so, war richtig lieb gewesen. Ne? So, dann musstest du am nächsten Tag weg. Ja, da sind wir zurückgeflogen. Ich habe vorhin geweint im Flugzeug und alles. Und wir hatten aber Adressen getauscht und alles. Und dann kam nach 3 Wochen auch der erste Brief. Aber in welcher Sprache? Ja, in Türkisch. Ich habe natürlich nichts verstanden. Ja. Und bin dann im Realmarkt einkaufen gewesen und habe da eine Türkin gesehen mit Kopftuch. Das ist ja super. Und die hat das übersetzt? Ja, ich bin dann gleich zu ihr hin und habe ihr das erzählt und so. Und die hat gesagt, ja klar, helfe ich dir. Und super. Hat mir den Brief übersetzt. Und ich habe dann wieder geantwortet, hat sie auch übersetzt. Und was stand da so besonders drin in dem Brief? Ja, dass er sehr traurig ist, dass ich weg bin und dass er mich unheimlich lieb haben würde. Und dass er. Da waren ja 3 Wochen vergangen. Hattest du schon gedacht, oh je, das war's wohl? Ja, ich hatte dann gedacht, naja, er ist sowieso so jung und naja, war schön gewesen, aber war halt ein Urlaubsbekannter. Genau, wie das so oft so ist. Ja. Aus den Augen, aus dem Sinn. Ja. So, aber dann gab's Briefkontakt und dann bist du wieder runtergeflogen. Weil er hat mir einen Brief geschickt und da waren so kitschige Glanzbilder drin, so Matrizien, die man früher hatte, so getauscht hatte in der Schule. Und da war so ein Brautpaar drauf. Und da dachte ich, lieber Gott, was soll das? Ging aber ran. Ja. Und da habe ich gesagt, na, das geht ja nicht, erkennt mich ja nicht, erkennt meine Probleme ja noch gar nicht alle, was damit zusammenhängt und so. Aber du bist runtergeflogen. Und dann bin ich alleine runtergeflogen, nochmal über ein längeres Wochenende, weil ich hatte ja auch gearbeitet. Und ja, und da waren wir im schönen Hotel und es war halt richtig schön und heiß und er hat auch überhaupt keine Probleme gehabt. Mit deiner Behinderung, das war kein Problem. Mit meiner Behinderung und über den Flug, da hatte ich immer Dauerkatheter drin, weil da kann ich auch nicht auf Toilette und nichts. Und aber das war okay für ihn, alles so. Ich mache jetzt mal einen Sprung in die Jetztzeit. Ja. Du bist mit diesem Mann heute noch verheiratet. Ja. Habt ihr Kinder? Ja, wir haben auch eine Tochter gekriegt. Die ist jetzt 14,5. Das heißt, du bist mit ihm jetzt wie viele Jahre zusammen? Ja, 16 Jahre. 16 Jahre, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn. Wie lange ist er denn damals dann noch in der Türkei geblieben, bis er hierher kam? Ja, also nach dem Wochenende, als ich da war, haben wir eigentlich gesagt, okay, wir wollen zusammenbleiben. Und er hatte dann versucht, ein Visum zu kriegen, um mal nach Deutschland zu kommen, was aber abgelehnt wurde. Und da habe ich gesagt, okay, dann komme ich nach Antalya und wir heiraten dann da. Boah, ist das Wahnsinn, Petra. Wie riskant auch. Du kanntest ihn ja da auch null. Ja, man hat ja nicht mal eine gemeinsame Sprache, geschweige denn. Aber bei mir war auch so, ich hatte vorher ja auch, ich hatte schon einige Männerbekanntschaften gemacht gehabt und irgendwie war ich mir bei ihm sicher. Vielleicht war es so eine Art siebter Sinn. Ja, weiß nicht. Ich habe viel Ablehnung auch von meiner Mutter und Familie. Ja. Die haben gesagt, du bist verrückt, der ist so jung und sieht gut aus, der kann doch jeder haben, warum dich, der will doch nur nach Deutschland. Und objektiv gesehen hätte ich dich damals auch gewarnt und hätte gesagt, Mensch, pass bloß auf, und durchleuchte das erstmal alles. Aber alles egal, du bist seit 17 Jahren oder 16 Jahren mit diesem Mann zusammen, ihr habt zusammen ein Kind. Wie waren diese 16, 17 Jahre? Also sie waren sehr schön, sehr durchwachsen. Wir haben auch einige Tiefs hinter uns und gerade die erste Zeit war sehr schwierig, weil es dauerte dann nach der Hochzeit noch 3 Monate, bis er endlich rüber konnte, weil die Behörden sind davon ausgegangen, dass es eine Scheinehe war. Wir haben also furchtbare Fragen. Ich musste 10-mal dahin. Und wir kannten uns ja selber noch nicht. Und die Kultur eben hier in Deutschland war für ihn halt auch etwas fremd, ne? Etwas frei. Aber es gab Höhen und Tiefen und du bereust es heute nicht, dass du dich damals hast darauf eingelassen. Nee, kann ich also überhaupt nicht sagen. Und wir haben auch nach Schwangerschaft, er ist eigentlich immer bei mir, er hilft mir auch unheimlich viel. Ich hätte das auch mit dem Baby und sowas, wenn er mir nicht so viel geholfen hätte, gar nicht so alles auf die Reihe gekriegt. Er war auch bei der Geburt bei mir und wir haben Peter, alles zusammen gemacht. Ja, also eine wirklich ungewöhnliche Liebesgeschichte, vor allen Dingen der Beginn der Liebesgeschichte. Und dass sie dann so lange hält bis heute, das ist schon eine tolle Sache. Das ist dein Lebensglück gewesen, dieser Mann. Und diese Reise nach in die Türkei damals. Ja. Toll. Also all inclusive, Ehemann inclusive. Genau. Also es war schon ganz toll, ja. Super. Ich gratuliere dir sehr dafür und schönen Gruß an deinen Liebsten. Ja, mach ich. Und schön, dass du angerufen hast. Ja, und super. Danke. Alles Gute. Ja. Tschüss. Ja, tschüss. Ciao. Wir machen weiter mit Helmut und Helmut ist 63. Guten Morgen, Helmut. Guten Morgen, Jürgen. Ja, Helmut. Schön, dass du da bist. Was ist dein Thema? Mein Thema ist auch ungewöhnliche Liebe. Mhm. Ich habe eine ungewöhnliche Liebe zu Köln. Zu Köln? Ja, weil ich da 30 Jahre gearbeitet habe, ne, im Berufsleben. Ja. Und Was hast du hier gearbeitet? Ich habe bei der Bundesbahn gearbeitet. Bundesbahn? Okay. Und das ist auch das Thema, wenn ich dann abends, jeden Abend mit dem Zug über die Deutsche Brücke fuhr, dann sah ich ja immer dieses Panorama, Altstadt, Dom. Ne? Können wir mal vielleicht den Leuten, die Köln nicht so gut kennen, mal eben erklären. Das ist wirklich wunderschön, wenn man von der einen Rheinseite über den Rhein, über die Deutzer Brücke fährt, hat man dieses wunderschöne Panorama der Altstadt und des Doms. Ja. Das ist einer der schönsten Anblicke von deutschen Großstädten, finde ich, schlechthin. Und dann wurde ich auf einmal Rentner, ne? Und dann habe ich gesagt, wenn du Rentner bist, dann widmest du dich nochmal der Musik. Ja. Ich hatte schon mit 20 schon mal als Frontmann in einer Band mitgewirkt. Ja. Bei den Desperados von Aachen. Ja. Und dann ich hatte ja gar nichts mehr, habe ich meine Mundharmonika gekauft und habe eine Melodie komponiert und den Text geschrieben und habe über Köln ein Lied geschrieben. Du hast ein Lied über Köln gedichtet. Ja. Und dieses Lied, da bin ich auch schon 4-mal auf der Deutschen Freiheit, auf dem großen Straßenfest mit aufgetreten. Ja. Und dann mache ich so aus hobbymäßig bei den Seniorenclubs und so. Und jeder, der mich so eben bucht, viele Leute, die haben mich schon gehört und sagen, das ist der Mann, den müssen wir haben. Leider habe ich aber nur dieses eine Lied. Und jetzt höre ich gerade aus meiner Regie, dass wir wohl irgendwie ein Stück von deinem Lied einspielen können. Das haben die Kollegen vorher aufgenommen. Ja. Ist das so? Also es ist ja immer so. Man müsste einen richtigen Literaten haben in Köln, der sagt, den holen wir jetzt mal auf der Bühne mit seinem Lied. Dann hören wir doch mal. Wenn man schon die ersten Takte der Musik hört oder dieses Liedes, dann sind die Leute schon mit am Schunkeln. Das ist eine ansprechende Melodie. So. Der Text ist in Ordnung. Jetzt machst du uns aber den Mund wässrig. Da wollen wir noch mal kurz reinhören. Also, Helmut, jetzt war das natürlich keine gute Tonqualität übers Telefon. Aber das ist ein richtiges kölsches Lied. Du machst ja den Black Fuss oder den Höhnern Konkurrenz. Ja, das Thema ist... Das ist ja super, da kann man schunkeln und die Kölner lieben das wahrscheinlich, wenn die es hören. Ja, und überall, das sind jetzt, das sollte erstmal nur für die Bekannten sein. Ja. Da sind 500 Stück gepresst worden. Ne? Ja. Hat es ja damals im Studium mit dem Adi Zehnpfennig gemacht. Ne? Ja. Ich habe das dem einmal früh gespielt, da hat er gesagt, das Lied muss raus. Ne? Das hast und dann du? Haben wir dann 500 Stück gepresst. Und die sind auf ein paar sind die weg, auf 11 Stück sind die weg. Ne? Super. Und der Erlös von dem Lied, der geht an meine kleine Enkelin, die 9 Jahre ist. Sehr gut. Du hast es komponiert und du hast es getextet. Ja, ja. Aus Liebe zu deiner Stadt Köln. Zu meiner Stadt Köln. Bist du eigentlich auch geboren in Köln? Nein, ich bin nicht geboren in Köln. Ich bin im Krieg in Auskirchen geboren. Ja. Aber da waren wir damals ausgewiesen, ne? Mhm. Weil hier ja viele Bomben gefallen sind. Mhm. Und dann, wie wir am Kriegsende 45 wieder zurückkamen, verstanden wir in Deutsch. Und da fing praktisch meine Denkweise an. Da habe ich die Deutsche Brücke im Wasser liegen sehen. Ne? Mhm. Und das kam dann so nach und nach wieder in Erinnerung. Und deshalb habe ich so den Bezug. Ich bin noch mit meinem Vater öfter an den Rhein spaziert, denn der war auch Bundesbahner. Und dann sind wir öfter nach Köln gefahren, haben die Strömer gesehen, ne? Und ja, kannst sind du oft mit der Rheinuferbahn nach Bonn gefahren, ja, weil die Strecke ja von Auskirchen nach Bonn kaputt war. Kannst du, Helmut, kannst du Leuten, uns schauen die Leute ja in ganz Deutschland zu und auch in Österreich und der Schweiz, kannst du das erklären, warum du diese Stadt so sehr magst? Ja, erstens, der Kölner, der ist, da kann man gut mit auskommen, wenn man sie kennt, ne? Mhm. Die gehen auf alle Leute zu, ja, sind, würde ich sagen, nicht gemeingefährlich, dass man, es gibt ja auch gewisse Leute, die sagen einem, die sprechen einem nicht, was sie denken, ins Gesicht, ne? Der Kölner, der sagt, das ist so und dann ist es so, ne? Da kann man sich darauf einstellen. Ja, ja. Und wenn man irgendwo eine Kneipe kommt, dann ist man gleich mit integriert. Das stimmt wirklich. Das stimmt wirklich. Der große Kölner Heinrich Böll hat mal gesagt, Köln ist die nördlichste Stadt Italiens. Ja. Und da meinte er, dass es hier locker zugeht. Ein Italiener, ne? Ja, ja, es ist ein Flair hier und... Ja. Meine Mann, da bist du aber richtig. Ja, ja, da musst du doch im Prinzip jetzt dich wieder hinsetzen und noch ein Stück schreiben. Ja, ich habe verschiedene Texte noch und auch ich bin immer an Melodien dran, ne? Mhm. Aber ich meine, mein Hauptfan, der ist leider, das war meine Frau, die ist 45 Jahre war mit zusammen, die ist am 18. Dezember plötzlich verstorben, ne? Oh. Und jetzt bin ich natürlich allein hier. Ja, das ist natürlich erst ganz schlimm und dann hat man keine Lust, lustige und fröhliche Lieder zu schreiben. Ja, und sag mal, ich habe sehr viele Bekannte auch in der Eifel und da, wo ehemalige Wirte, Wirtshäuser, also Wochenendhäuser haben und wenn ich die Leute in den Lokalen so treffe und höre, dass die Girls sprechen, da sage ich, hör mal zu, ich habe da ein Lied über Köln gemacht, ich habe ja auch das Cover da dazu gemacht und alles, ne? Und dann sind die immer gewillt, so eine CD zu kaufen, ne? Vielleicht ist es ja sogar so, Helmut, dass du deine Trauer und die Traurigkeit überwinden kannst, indem du neue Sachen schreibst und Musik machst. Denn die Musik hat deine Frau ja auch sehr geliebt. Ja, ich spiele jeden Tag. Das ist im Nachhinein quasi. Instrument, ne? Genau. Dass du es für deine Frau quasi machst. Das ist, kommt man in andere Gedanken. Genau. Lieber Helmut, schön, dass du angerufen hast und ich wünsche dir einmal viel Kraft für die Trauer und die Trauerarbeit und ich wünsche dir gute Ideen, dass du vielleicht noch ein tolles anderes Lied schreibst und wir werden von dir hören. Alles Gute wünsche ich dir. Tschüss. Tschüss. Ciao. Wenn vielleicht der ein oder andere Literat das hört, dann kann sich ja mal machen helfen. Wir den Kontakt. Alles klar. Ich wünsche dir alles Gute, mach weiter für deine Sendung. Dankeschön, Helmut. Tschüss. Ciao. bin so ein bisschen am Hetzen, weil ich noch ein paar Sachen sagen will. Also in der Technik heute Nacht, Martin Dannhauser. Ihr könnt jetzt ab 2 Uhr anrufen. 0800 220 5050. Dort ist ein AB, ein Anrufbeantworter, geschaltet. Und sagt doch bitte ein kurzes Statement zu unserer Sendung, wie ihr uns findet, was ihr an dieser Sendung mögt und was ihr dazu sagt, dass wir nächstes Jahr aufhören wollen. Bitte euren Vornamen, euer Alter sagen und den Ort, woher ihr anruft. Jetzt wünsche ich euch ein sehr schönes Wochenende und wir sehen und hören uns wieder in der Nacht vom Montag auf Dienstag mit einer freien Themennacht. Bis dann. Tschüss.